im Aschenregen, wüst und leer und ohne Segen. Hier bin ich durch dich gefangen, muss für dich durchs Feuer gehen. Du siehst mich in Flammen stehen, glühend will ich dich empfangen. Du hast mir meine Welt verbrannt, hast mich in dieses Land verbannt. An meiner Seite sollst du sein. Komm ins Feuerland, ins Feuerland. Ströme sind die Straßen, die sich einst durch Berge fraßen und ins Feuerland dich bringen. Auf den Steinen, die noch brennen, musst du tanzend eilig rennen. Über deinen Schatten springen. Du hast mir meine Welt verbrannt, hast mich in dieses Land verbannt. An meiner Seite sollst du